Das Präsidium der Obersten Volksversammlung der DEVK veröffentlichte jüngst das revidierte und ergänzte Forstgesetz. Das Forstgesetz der DEVK wurde am 11. Dezember 1981, 1992 verabschiedet und mehrmals revidiert und ergänzt. So hat das Gesetz jetzt 5 Kapitel und 48 Paragraphen über den Waldbau und Schutz, die Nutzung der Waldressourcen und die Leitung und Kontrolle der Forstwirtschaft.